Ja, ich sehe vielleicht scheußlich aus, aber wenn du erst mal ein Jahr eingefroren warst, wirst du darum betteln, mir Gesellschaft leisten zu dürfen. Haha.